gehören den Nachrichtendienst. Auf den Führer wurde heute ein Sprengstoffanschlag verübt. Der Führer selbst hat außer leichten Verbrennungen und Brennungen keine Verletzungen erlitten. Das ist Gottes Schicksal, dass der Führer von allem so freikommt. Das ist das zweite Mal nur schon. Und den kriegt doch kein Mensch tot. Den wollen wir doch behalten bis zum Ende. Das ist klar. Wir gehen alle Mann hin und beschützen unseren Führer, dass sie nicht tot machen. Diese Bande da. Als wir gestern Abend von dem Attentat auf den Führer hörten, waren wir zunächst starr vor Schrecken. Wir schauten uns in unserem Zimmer an. Wir konnten es nicht fassen. Was musste geschehen sein? Zum Bewusstsein kam uns nach einer kurzen Weile aber doch der erlösende Gedanke, er lebt. Ihm ist nichts geschehen. Nur der eine Gedanke blieb bei uns. Das ist ein großes Wunder. Das machte uns alle so glücklich zu wissen, dass die göttliche Vorsehung ihn uns erhalten hatte, unseren Führer. Der